Hier ist der Südwestfunk. Das Hörspiel bringt eine Komödie von Alfred de Musset, Man spielt nicht mit der Liebe. Mit Werner Krauss, Oskar Werner, Gertrud Kückelmann und Gustl Halenke in den Hauptrollen. Die Musik ist von Peter Zwetkow. Sanft sich schaukelnd, Kapmeister Blasius. Sanft sich schaukelnd, Trappmeister Blasius, auf seinem Eselchen durch blühenden Mohn. Trappmeister Blasius, Trappmeister Blasius, auf seinem Eselchen, trapp, trapp, trapp, trapp, trapp, trapp, trapp, trapp, trapp, trapp, Trappmeister Blasius durch blühenden Mohn, durch blühenden Mohn. Gott zum Gruß, Meister Blasius. Gott zum Gruß, Meister Blasius. Ihr kommt zur Weinlese. Gerade recht. Und gleich aufs Stattlichste. Und gleich aufs Stattlichste. Einer antiken Amphora. Will hier wer eine hochwichtige Neuigkeit erfahren, dann bring er mir zuerst einmal Wein. Zuerst einmal Wein. Hier unser größter Gruß. Trink Meister Blasius. Trink Meister Blasius. Der Wein ist gut. Der Wein ist gut. Trinkt Meister Blasius. Der Wein ist gut. Und jetzt erzählt. Ihr wisst, meine Kinder, dass der junge Perdikan, der Sohn unseres gnädigen Herrn, großjährig geworden und in Paris seinen Doktor gemacht hat. Unser junger Herr. Ein großer Herr und Doktor in Paris. Er kehrt heute noch ins Schloss seines Vaters, unseres gnädigen Herrn, zurück und hat den Mund so voll schöner und artiger Worte, dass man ihm zu drei Vierteln der Zeit gar nicht antworten kann. Seine ganze anmutsvolle Person ist ein goldenes Buch. Ihr werdet Augen machen, so groß wie das Tor da, wenn ihr ihn seht. Ein Edelstein vom Scheitel bis zur Sohle. Und das eben komme ich dem Herrn Baron zu vermelden. Ihr begreift, dass das für mich eine große Ehre ist, weil ich doch sein Erzieher bin seit seinem vierten Lebensjahr. Also, meine lieben Freunde, bringt mir einen Wagen, damit ich von diesem bockigen Esel herunterkomme und mir nicht den Hals breche. Sogleich, sogleich, sogleich einen Wagen. Statt eines Eselchens. Für Meister Blasius. Aber bevor ich ins Haus trete, wäre ich gar nicht abgeneigt, noch einen Schluck zu trinken. Trinkt nur Meister Blasius und sammelt eure Geister. Wir waren dabei, als der junge Perdikan hier auf die Welt kam. Jetzt hoffen wir nur, dass wir das Kind, das er war, noch im Manne finden. Meiner treu, der Krug ist leer und mir ist, als hätte ich noch gar nichts getrunken. Lebt wohl denn, da ich so den Weg entlang trottete. Sanft sich schaukeln. Reparierte ich mir ganz ohne Vorbereitung. Auf seinem Eselchen. Zwei oder drei Sätzlein. Trappmeister Blasius. Sätzlein, die dem gnädigen Herrn gefallen werden. Jetzt will ich die Glocke ziehen. O harzig rumpelt auf ihrem asthmatischen Muli, drückt Frau Sammet den Hügel. O harzig rumpelt auf ihrem asthmatischen Muli, drückt Frau Sammet den Hügel. Frau Sammet, Frau Sammet, guten Tag, Frau Sammet, ihr kommt, Frau Sammet, wie das Fieber, Frau Sammet, wie den Wind, Frau Sammet, der den Herbst in die Bäume scheucht. Kanaille, ein Glas Wasser. Wasser und ein wenig Essig. Essig? Essig? Wasser. Ein wenig. Ein wenig. Woher kommt ihr, sammelt meine Freundin? Eure falschen Haare sind ja ganz staubig. Und euer keusches Kleid ist voller Flecken. Bis zu den verehrungswürdigen Strumpfbändern. So wisst, Spitzbuben, die schöne Camilla, die Nichte eures Herrn, kommt heute ins Schloss. Sie hat auf Expressorder des gnädigen Herrn die Klosterschule verlassen, um aus seiner Hand das Vermögen zu empfangen, das sie von ihrer Mutter geerbt hat. Ihre Erziehung ist Gott sei Dank beendet. Nie gab es ein reineres, engelhafteres, lammfrommeres, täubchensanfteres als dieses teure Nönnlein. Möge der himmlische Vater sie geleiten. So sei es. Reicht mir die Hand, damit ich absteigen kann, ihr Säufer und Bösewichter. Entknittert euch, ehrenfeste Sammet, und wenn ihr zu Gott betet, verlangt Regen. Och, ich glaube, ich habe geschwollene Füße. Verlangt Regen, unser Korn ist trocken wie euer Schienbein. Frau Sammet, Frau Sammet. Auseinander, Bande, ich will ins Schloss. Jetzt ziehen wir unsere Sonntagskleider an unsere Sonntagskleider an und warten, bis der Baron uns ruft, bis der Baron uns ruft. Meister Brudanius? Herr Baron. Sie sind mein Freund. Herr Baron. Ich stelle Ihnen hier Meister Blasius vor, den Erzieher meines Sohns. Mein Sohn hat gestern Vormittag um 12:08 mit 21 Jahren seinen Doktor mit 4 weißen Kugeln gemacht. Meister Blasius. Herr Baron. Ich stelle Ihnen Meister Brudanius vor, den Pfarrer des Kirchspiels. Er ist mein Freund. Mit 4 weißen Kugeln, mein Herr Baron. Literatur, Philosophie, römisches Recht. Kanonisches Recht. Gehen Sie auf Ihr Zimmer, lieber Blasius. Mein Sohn wird gleich erscheinen. Machen Sie ein wenig Toilette. Ein wenig Toilette. Und wenn es läutet, kommen Sie bitte. Komm ich bitte. Herr Baron, soll ich offen sein? Der Erzieher Ihres Sohnes riecht entsetzlich nach Wein. Das ist unmöglich. Beängstigend. Unmöglich. Ah, da sind Sie ja, liebe Sammet. Meine Nichte ist zweifellos bei Ihnen. Sie folgt mir auf dem Fuße, Herr Baron. Meister Brudanius, Sie sind mein Freund. Ich stelle Ihnen Frau Sammet vor, die Erzieherin meiner Nichte. Ich bin nur einige Schritte vor ihr. Meine Nichte ist seit gestern 7 Uhr abends, 18 Jahre alt. Sie hat das beste Kloster Frankreichs soeben verlassen. Frau Sammet, ich stelle Ihnen Meister Brudanius vor, den Pfarrer des Kirchspiels. Er ist mein Freund. Das beste Kloster Frankreichs, Herr Baron, und ich kann hinzufügen, als beste Christin des Klosters. Frau Sammet, gehen Sie hinauf und bringen Sie sich wieder ein wenig in Ordnung. Meine Nichte wird gleich kommen, hoffe ich. Ich bin nur einige Schritte vor ihr. Seien Sie bitte zum Essen bereit. Ich werde es sein. Herr Baron, dieses alte Fräulein scheint recht salbungsvoll. Ihre Tugend ist unangreifbar. Aber der Erzieher riecht nach Wein, entsetzlich. Meister Brudanius, es gibt Augenblicke, in denen ich an Ihrer Freundschaft zweifle. Beängstigend. Haben Sie es darauf abgesehen, mir zu widersprechen? Reden wir kein Wort mehr darüber. Ich habe den Plan gefasst, meinen Sohn mit meiner Nichte zu verheiraten. Ein erlesenes Paar, ihre Erziehung kostete mich 6.000 Taler. Wird die Hochzeit hier oder in Paris stattfinden? Diese Frage habe ich erwartet. Also, lieber Freund, was würden Sie dazu sagen, wenn diese Hände, ja, Brudanius, Ihre eigenen Hände, sehen Sie sie doch nicht so wehleidig an, dass Ihre Hände dazu bestimmt wären, die glückliche Erfüllung meiner teuersten Träume feierlich zu segnen, hä? Oh, Herr Baron, Dankbarkeit verschließt mir den Mund. Meine beiden Kinder werden gleichzeitig hier zusammentreffen. Ich habe alles auf die denkbar vorsichtigste Art angeordnet. Meine Nichte wird durch die Tür zur Linken, mein Sohn durch die zur Rechten eintreten. Es wird mir ein Fest sein zu sehen, wie sie zueinander sprechen, was sie sagen werden. 6.000 Taler sind keine Bagatelle. Übrigens waren sich die Kinder seit ihrer Wiege in zärtlichster Weise zugetan. Ach, die linke Tür. Guten Tag, meine liebe Camilla. Die rechte Tür. Guten Tag, mein lieber Perdikan. Guten Tag, meine lieben Kinder. Küsst mich. Und küsst euch. Guten Tag, Vater. Guten Tag, Camilla. Welch Glück. Wie glücklich bin ich. Guten Tag, mein Oheim. Mein Vetter, ich grüße Sie. Wie groß du geworden bist, Camilla. Und schön wie der lichte Tag. Wie du Frau geworden bist. Ich bin also ein Mann. Mir kommt vor, als sehe ich dich noch gestern so klein. Sieh doch, Vater, wie hübsch Camilla geworden ist. Also, Camilla, gib deinem Vater einen Kuss. Vergebung? Nein. Ein Kompliment ist schon einen Kuss wert. Gib du ihr einen Kuss, Perikan. Weil meine Cousine zurückweicht, wenn ich ihr die Hand geben will, so sage ich Vergebung. Die Liebe kann einen Kuss stehlen, nicht aber die Freundschaft. Weder Freundschaft noch Liebe dürfen mehr empfangen als das, was sie wiedergeben können. Schlechter Anfang, was? Zu viel Scham ist zweifellos ein Fehler, aber die Ehe beseitigt viele Bedenken. Was ist das peinlich? Haben Sie gesehen, dass sie sich fast bekreuzigt hätte? Der Augenblick, der mir ein Fest sein sollte, ist vollkommen verdorben. Ich bin bekehrt. Sagen Sie ihnen einige Worte. Sie stehen da und wenden sich den Rücken zu. Nun, Kinder, woran denkst du denn, Camilla? Interessiert dich denn der Wandteppich so sehr? Ein schönes Porträt. Ist das nicht unsere Großtante? Ja, mein Kind, deine Urgroßmutter. Oder zumindest die Schwester deines Urgroßvaters. Denn die verehrte Frau hat für ihr Teil nicht anders zur Vermehrung der Familie beigetragen als durch Gebete. Oh, eine Heilige. Es ist meine Großtante Isabella. Wie gut ihr das Nonnenkleid steht. Und du, Perika, interessiert dich der Blumentopf so sehr? Eine entzückende Blume, Papa. Heliotrop. Machst du dich lustig? Dieses winzige Ding in Fliegengröße? Diese fliegengroße, winzige Blume hat immerhin ihren Wert. Ja, zweifellos. Der Herr Doktor hat recht. Er weiß, zu welchem Geschlecht, zu welcher Klasse sie gehört, aus welchen Elementen sie besteht, woher sie Saft und Farbe bekommt. Fragen Sie ihn. Er wird Ihnen sämtliche Phänomene dieses Grashalms von der Wurzel bis zur Blüte an den Finger herzählen. So viel weiß ich nicht, Hochwürden. Ich finde, sie riecht gut. Das ist alles. Komm, Freunde, setzen wir uns unter den Nussbaum. Mancherlei beschäftigt unsere Neugierde. Zwei gewaltige Esser beehren justament das Schloss mit ihrer Anwesenheit. Meister Bridanius und Meister Blasius. Wenn zwei Menschen durch Zufall aneinander kommen, die sich sehr ähnlich sind. Gleich dick, gleich dumm. Mit den gleichen Lastern und den gleichen Leidenschaften. Dann müssen sie sich notwendigerweise auffressen. Entweder vor Liebe oder vor Hass. Entweder vor Liebe oder vor Hass. Also ahnen wir einen heimlichen Krieg zwischen dem Erzieher, dem Meister Blasius, und dem Pfarrer, Meister Britannius. Alle beide sind mit der gleichen Unverschämtheit bewaffnet. Alle beide haben eine Tonne als Bauch. Nicht nur Vielfraße sind sie, sondern auch Feinschmecker. Alle beide werden beim Essen zanken. Nicht nur um die Quantität, sondern auch um die Qualität. Nicht nur um die Quantität, sondern auch um die Qualität. Item. Alle beide sind Schwätzer. Item. Alle beide sind Priester. Der eine pocht auf seine Pfarre. Der andere bläht sich als Erzieher. Meister Blasius bebeichtet den Sohn. Meister Bridanius bebeichtet den Vater. Der Vater! Unser Herr Baron. Die ganze Gesellschaft spaziert heraus. Drückt euch beiseite, beiseite, beiseite. Liebe Sammet, ich bin peinlich berührt. Ist es möglich, Herr Baron? Ja, es ist möglich. Ich hatte ausdrücklich in meinem Notizbuch vermerkt, dass dieser heutige Tag der angenehmste meiner Tage werden sollte. Sie wissen wohl, mein Plan war, meinen Sohn mit meiner Nichte zu verheiraten. Das war beschlossen, abgemacht. Ich hatte mit Bridanius darüber gesprochen und ich sehe, glaube zu sehen, dass die Kinder nur sehr kühl miteinander sprechen. Sie haben noch nicht ein richtiges Wort zueinander gesprochen. Da kommen Sie, Herr Baron. Sind die beiden von Ihren Plänen unterrichtet? Ich habe einige Andeutungen. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir die beiden unbehelligt lassen und uns etwas zurückziehen. Camilla, es war nicht schön von dir, mir keinen Kuss zu geben, weißt du das? Vergebung, ich bin nun einmal so. Wollen wir ins Dorf spazieren? Nein, ich bin müde. Möchtest du nicht unsere Wiese wiedersehen? Oder komm, wir wollen zu unserer Mühle hinunterrudern. Ich rudere, du steuerst. Ich habe nicht die geringste Lust dazu, leider. Du tust mir bitter weh, Camilla. Keine Erinnerung, keinen Herzschlag für unsere Kindheit, für diese unschuldige, vergangene, gute, süße Zeit, die voll entzückender Narrheiten war. Willst du nicht mit mir den kleinen Weg suchen, auf dem wir immer zum Gut hinausgegangen sind? Nein, heute Abend nicht. Und wann denn? Unser ganzes Leben liegt dort. Ich bin nicht mehr klein genug, um mit Puppen zu spielen. Und noch nicht groß genug, um die Vergangenheit zu lieben. Was sagst du? Ich sage, dass Kindheitserinnerungen nicht mein Geschmack sind. Sie langweilen mich. Armes Kind. Ich bedauere dich aufrichtig. Sie sehen's und Sie hören's, treffliche Sammet. Gewiss. Aber unmöglich kann ich Camilla tadeln. Nichts ist meiner Ansicht nach ungehöriger als Ruderpartien. Meinen Sie das im Ernst? Herr Baron, ein junges Mädchen, das auf sich hält, wagt sich nicht aufs Wasser. Ja, bedenken Sie, Frau Sammet, dass Ihr Vetter Sie heiraten soll und dann... Der gute Ton verbietet es zu steuern. Und es ist unschicklich, zusammen mit einem jungen Mann den festen Boden zu verlassen. Sie verrückt. Wirklich, Sie zwingen mich. Es gibt Ausdrücke, die ich nicht leiden kann, die mir widerstreben. Sie bringen mich dazu wirklich. Wenn ich mich nicht beherrschte, Sie sind ein Röntgen. Ich weiß nicht, was ich von Ihnen denken soll. Guten Tag, meine Freunde. Kennt ihr mich wieder? Gnädiger Herr, Sie gleichen einem Kind, das wir sehr lieb gehabt haben. Habt ihr mich nicht auf eurem Rücken über die Wiesenbäche getragen? Habt ihr mich nicht auf euren Knien tanzen lassen? Habt ihr mich nicht auf euren Pferden reiten lassen? Und warum umarmt ihr mich dann nicht? Warum grüßt ihr mich wie einen Fremden? Sie sind ein Gelehrter geworden, sagt man uns, gnädiger Herr. Ja, man hat es mir auch gesagt. Die Wissenschaft ist eine schöne Sache, Kinder. Doch diese Bäume und diese Wiesen rufen mit lauter Stimme das Schönste von allem. Vergessen, was man weiß. Wer ist denn das Mädchen, das dort hinter den Bäumen aus ihrem Fenster singt? Rosetta ist Rosetta, die Milchschwester ihrer Cousine Camilla. Rosetta! Etta! Steig geschwind herunter, Rosetta, und komm hierher! Hierher! Ja, gnädiger Herr, da bin ich. Du sahst mich von deinem Fenster und bist nicht gekommen, böses Mädchen. Gib mir rasch deine Hand und lass mich dich küssen. Oh ja, gnädiger Herr. Bist du verheiratet, Kleine? Man sagte mir das. Oh nein. Warum nicht? Im ganzen Dorf gibt es kein schöneres Mädchen als dich. Wir werden dich verheiraten, mein Kind. Gnädiger Herr, sie will als Jungfer sterben. Ist das wahr, Rosetta? Oh nein. Deine Schwester Camilla ist angekommen. Hast du sie schon gesehen? Sie ist noch nicht hierher gekommen. Geh rasch. Zieh dir ein neues Kleid an und komm zum Abendessen aufs Schloss. Gnädiger Herr, Sie sind, was Sie waren, der schlimmste Nichtslust und der beste Bengel von der Welt. Herr Baron, ein Wort. Der Pfarrer des Kirchspiels ist ein Trunkenbold. Pfui Teufel, das ist unmöglich. Er hat 3 Flaschen Wein bei Tisch getrunken. Ist ja unerhört. Und Nachtisch ist auf den Beeten herumgegangen. Auf den Beeten? Ich bin ganz verwirrt. Warum ging er nicht auf der Allee? Weil er im Zickzack ging. Ich glaube, Bridanius hat heute Morgen recht gehabt. Dieser Blasius riecht fürchterlich nach Wein. Herr Baron, der Mann ist ein Wüstling. Dieser Blasius riecht beängstigend. Herr, ich habe anderes im Kopf. Ich kümmere mich nicht um das, was man trinkt. Ich bin kein Majordomus. Gebe Gott, dass ich Ihnen nicht missfalle, Herr Baron. Ihr Wein ist gut. Ja, ich habe guten Wein in meinen Kellern. Herr Baron! Ihr Sohn ist auf dem Schlossplatz mit den Bauernlümmeln. Hebt Kieselsteine auf und lässt sie über das Wasser hüpfen. Kieselsteine? Wasser hüpfen? Bin ganz verwirrt. Und Blasio hat recht. Bridanius geht im Zickzack. Sehen Sie, Herr Baron, da steht er am Teich. Und am Arm hat er eine junge Bäuerin. Eine junge Bäuerin? Kommt mein Sohn hierher, um Kieselsteine hüpfen zu lassen und meine Bauernmädchen zu verführen? Und alle Dorflümmel um ihn herum? Ich bin außer mir. Herr Baron, das heißt Rache. Alles verloren. Bridanius geht im Zickzack, Blasius riecht in erschreckender Weise nach Wein und mein Sohn verführt alle Dorfmädchen. Ein Doktor mit 4 weißen Kugeln, der Kieselsteine hüpfen lässt. Schon auf, Cousine? Ich bleibe bei dem, was ich dir gestern gesagt habe. Du bist bildschön. Lass uns ernst miteinander sprechen, Perdikan. Dein Vater will uns miteinander verheiraten. Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich halte es für richtig, dir meine Ansicht darüber mitzuteilen. Desto schlimmer für mich, wenn ich dir nicht gefalle. Nicht weniger als ein anderer. Ich will nicht heiraten. Dein Stolz braucht sich also nicht getroffen zu fühlen. Was geht mich stolz an? Ich bin hierher gekommen, um das Vermögen meiner Mutter zu empfangen. Morgen kehre ich ins Kloster zurück. Gib mir deine Hand. Lass uns gute Freunde sein. Ich liebe keine Berührung. Was fürchtest du dich vor mir? Gib mir deine Hand, Camilla, bitte. Du willst nicht, dass wir einander heiraten. Gut, dann heiraten wir nicht. Ist das ein Grund, einander zu hassen? Sind wir nicht wie Bruder und Schwester? Als deine Mutter in ihrem Testament unsere Heirat wünschte, wollte sie nur unsere Freundschaft verewigen. Weiter hat sie nichts gewollt. Da hier ist deine Hand. Und hier ist meine. Glaubst du, dass es eines Priesters bedarf, damit sie bis zum letzten Atemzuge vereinigt bleiben? Wir brauchen nur Gott. Ich freue mich, dass meine Weigerung dich gleichgültig lässt. Das lässt sie mich durchaus nicht, Camilla. Deine Liebe hätte mir das Leben geschenkt. Aber deine Freundschaft soll mich darüber trösten. Verlass morgen noch nicht das Schloss. Gestern wolltest du nicht einmal mit mir in den Garten gehen, weil du in mir einen Garten sahst, den du nicht mochtest. Bleib noch ein paar Tage hier und lass mich hoffen, dass unser vergangenes Leben in deinem Herzen noch nicht ganz tot ist. Nein, nein, ich muss fort. Warum? Das ist mein Geheimnis. Liebst du einen anderen? Nein, aber ich will fort. Unwiderruflich? Unwiderruflich. Also, leb wohl. Wie gern hätte ich mit dir unter unseren alten Kastanien mich niedergesetzt, drüben im Wäldchen und ein oder zwei Stunden mit dir geplaudert. Aber wenn du nicht willst, leb wohl, mein Kind. Ist alles bereit? Gut, dass Sie kommen, Samit. Reisen wir morgen. Ja, meine fleckenlose Taube. Gestern Abend hat der Baron Rindvieh zu mir gesagt. Ich bin froh, dass wir reisen. Hier ein paar Zeilen. Seien Sie so gut und bringen Sie sie vor dem Essen meinem Vetter. Herr des Himmels, Sie schreiben meinem Mann ein Billett? Soll ich nicht seine Frau werden? Ich kann doch meinem Bräutigam schreiben. Herr Perdikan hat Sie eben verlassen. Was können Sie ihm noch schreiben? Ihr Bräutigam? Erbarmung. Wollen Sie wirklich Jesus vergessen? Machen Sie, was ich Ihnen sage und bereiten Sie alles für unsere Abreise vor. Es ist sicher, man gibt ihm auch heute wieder den Ehrenplatz an der Tafel. O heilige katholische Kirche, nichts, aber auch gar nichts wird mir bleiben als Hühnerknochen und Hühnerklauen. Ich werde diesen Affront nicht ertragen. Lebt wohl, versiegelte Flaschen, unvergleichlicher Duft kurzgebratenen Wildbretts. Lebe wohl, gastlicher Tisch, edles Speisezimmer. Ich werde nicht mehr das Tischgebet sprechen. Ich kehre auf meine Pfarre zurück. Man wird mich nicht mehr unter dem Gästehaufen sehen. Ich will lieber wie Cäsar der Erste im Dorf als der Zweite in Rom sein. Rosetta! Etta! Komm, geh ein bisschen spazieren mit mir. Glauben Sie, dass das gut für mich ist? Alle die Küsse, die Sie mir geben? Bist du nicht Camillas Schwester und bin ich nicht dein Bruder, wie ich ihrer bin? Worte sind Worte und Küsse sind Küsse. Ich habe keinen Geist und das merke ich jedes Mal, wenn ich etwas sagen will. Die schönen Damen wissen ihre Sache, je nachdem man ihnen ihre rechte oder ihre linke Hand küsst. Ihre Väter küssen sie auf die Stirn, ihre Brüder auf die Wange und ihre Geliebten auf die Lippen. Mich küsst alle Welt auf meine beiden Wangen und das verdrießt mich. Kind, wie hübsch du bist. Darüber dürfen sie nicht böse werden. Wie traurig sie heute Vormittag aussahen. Ihre Heirat geht wohl in die Brüche. Die Bauern erinnern sich, dass sie mich stets mochten. Die Hunde im Gutshof und die Bäume im Wäldchen erinnern sich auch. Nur Camilla hat es vergessen. Und wann heiratest du, Rosetta? Sprechen wir nicht darüber, bitte. Sprechen wir vom Wetter, von den Blumen, von den Pferden und von meinen Hauben. Von allem, was du willst, von allem, was über diese Lippen huschen kann, ohne das himmlische Lächeln hinwegzunehmen, das ich höher schätze als mein Leben. Sie achten mein Lächeln, aber nicht meine Lippen, scheint mir. Sehen Sie, ein Regentropfen fällt auf meine Hand, und doch ist der Himmel ganz klar. Verzeih mir. Was habe ich Ihnen denn getan, dass Sie weinen? Herr Baron, ich habe Ihnen etwas Merkwürdiges mitzuteilen. Merkwürdiges unmöglich. Eben war ich zufällig in der Speisekammer. Ich bin sagen, in der Galerie. Was hätte ich denn in der Speisekammer zu suchen? Ich war also in der Galerie. Zufällig fand ich dort eine Flasche Wein. Ich würde sagen, eine Karaffe Wasser. Wie hätte ich denn in der Galerie eine Flasche Wein finden sollen? Ich war also gerade im Begriff, ein Glas Wein zu trinken. Ich würde sagen, ein Glas Wasser. Und sehe aus dem Fenster. Welche unerträgliche Art und Weise zu sprechen haben Sie angenommen, Blasius? Ihre Reden sind unerklärlich. Hören Sie mich an, Herr Baron. Leihen Sie mir Gehör. Ich blickte also aus dem Fenster und da sehe ich Frau Samet atemlos vorübergehen. Atemlos, Blasius, das gehört sich nicht. Und an ihrer Seite, rot vor Zorn, ihre Nichte Camilla. Wer war rot vor Zorn, meine Nichte oder Frau Samet? Ihre Nichte, Herr Baron. Meine Nichte rot vor Zorn, das ist unerhört. Gehen Sie zu ihm, sagt sie immer. Suchen Sie ihn auf. Machen Sie, was man Ihnen sagt. Ich will's. Und sie schlug mit ihrem Fächer Frau Samet auf den Ellenbogen und die sprang jedes Mal vor Schrecken In den Klee. In den Klee. Und was antwortete die Erzieherin auf diese Extravaganz meiner Nichte? Denn ein solches Benehmen leider verdient diese Bezeichnung. Die Erzieherin antwortete, ich will nicht zu ihm gehen. Er macht den Dorfschönen den Hof, den Gänsemädchen. Ich bin zu alt, um Liebesbriefe zu vermitteln. Gott sei Dank, bis heute habe ich mir meine Hände reingehalten und beim Sprechen zerknitterte sie ein gefaltetes kleines Stück Papier. Ich kenne mich nicht aus. Welchen Grund konnte Frau Sammet haben, ein kleines gefaltetes Stück Papier zu zerknittern und in den Klee zu sprechen? Ja, Herr Baron, ja verstehen Sie denn nicht, was das bedeutet? Nein, mein Lieber, wirklich nicht. Meine Gedanken verwirren sich ganz und gar. Es bedeutet, dass Ihre Nichte eine geheime Korrespondenz hat. Was sagen Sie? Wägen Sie Ihre Worte. Ich werde sie mit jener himmlischen Waage messen, die meine Seele beim jüngsten Gericht wägen wird. Und ich werde kein einziges Wörtlein finden, das falsche Münze ist. Ihre Nichte hat eine geheime Korrespondenz. Mit wem? Das ist ja gerade das Hick. Herr Baron, Hick Jacek Lebus. Mit einem Menschen, der den Gänsemädchen den Hof macht. Und ein Mensch, der öffentlich hinter den Gänsemädchen her ist, er kann füglich verdächtig werden, selber zum Gänsehühn geboren zu sein. Indessen ist es unmöglich, dass ihre Nichte mit der Erziehung, die sie genossen hat, in einen solchen Menschen verliebt sei. Das sage ich. Und deswegen kenne auch ich mich nicht darin aus, ebenso wenig wie sie. Mit Respekt zu sagen. Himmel! Meine Nichte hat mir heute Morgen noch erklärt, dass sie ihren Cousin Perikan nicht heiraten werde. Sollte sie einen Gänsejungen lieben, gehen wir in mein Arbeitszimmer. Ich habe seit gestern so heftige Erschütterungen erlitten, dass ich meine Gedanken nicht mehr zu sammeln vermag. Sei um 12 Uhr an der kleinen Quelle, da bin ich. So viel Kälte, eine so klare, grausame Weigerung, ein so empfindungsloser Stolz und nun entstell dich ein. Guten Tag, Vetter. Ich habe heute Morgen, zu Recht oder Unrecht, den Eindruck gehabt, als du fortgingst, dass du traurig bist. Du hattest meine Hand wider meinen Willen ergriffen, jetzt bitte ich dich um deinen. Ich habe dir einen Kuss verweigert, hier ist er. Du hast mir gesagt, du würdest gern mit mir plaudern. Also, setzen wir uns und erzählen wir uns etwas. Habe ich geträumt oder träume ich jetzt? Du hast mir heute Morgen ein sehr wahres Wort gesagt. Da wir voneinander gehen, so lass uns wenigstens als gute Freunde voneinander gehen. Du weißt nicht den Grund, warum ich abreise. Ich will ihn dir jetzt sagen. Ich will den Schleier nehmen. Und du sollst mir sagen, ob es richtig ist, dass ich Nonne werden will. Frag mich nicht danach, denn ich werde bestimmt nicht Mönch werden. In den 10 Jahren, die wir voneinander getrennt verbracht haben, hast du wirkliche Lebenserfahrung sammeln können. Mit deinem Herzen und deinem Geist musst du in kurzer Zeit viel gelernt haben. Sag mal, hast du viele Geliebte gehabt? Warum diese Frage? Antworte mir bitte ohne Bescheidenheit und ohne Eitelkeit. Natürlich habe ich welche gehabt. Hast du sie geliebt? Von ganzem Herzen. Wo sind sie jetzt? Das sind wirklich merkwürdige Fragen. Was soll ich dir darauf antworten? Ich bin weder ihr Gatte noch ihr Bruder. Sie sind, wo es ihnen passt. Aber eine musst du doch lieber gehabt haben als alle anderen. Wie lange hast du die geliebt, die du am meisten geliebt hast? Du bist wirklich ein komisches Mädchen. Willst du meinen Beichtvater spielen? Du tust mir einen Gefallen damit, wenn du mir aufrichtig antwortest. Du bist kein Wüstling und dein Herz ist rechtschaffen, glaube ich. Du hast Liebe erwecken müssen, denn du verdienst sie. Und einer Laune hättest du dich nicht überlassen. Also antworte mir bitte. Mein Gott, ich erinnere mich nicht mehr daran. Wie oft kann ein anständiger Mann lieben? Willst du mich eine Litanei hersagen lassen oder betest du einen Katechismus vor? Ich will gern Bescheid wissen, ob ich Recht oder Unrecht habe, wenn ich Nonne werden will. Wenn ich dich heiratete, müsstest du mir dann nicht alle Fragen aufrichtig beantworten und mir dein nacktes Herz zeigen. Ich schätze dich sehr und ich glaube, durch deine Erziehung und durch deine Anlagen schon bist du den anderen Männern überlegen. Es tut mir leid, dass du dich an das, wonach ich dich frage, nicht mehr erinnern kannst. Was willst du eigentlich? Sprich, ich will antworten. So beantworte bitte meine erste Frage. Habe ich Recht, im Kloster zu bleiben? Nein. Ich täte also besser, dich zu heiraten? Jawohl. Wenn dein Pfarrer ein Glas Wasser anhauchte und dir sagte, es sei nun Wein, Würdest du es als Wein trinken? Nein. Wenn dein Pfarrer dich anhaucht und mir sagte, du würdest mich dein ganzes Leben lang lieben, müsste ich das dann glauben? Ja und nein. Was würdest du mir raten, wenn ich eines Tages sehe, dass du mich nicht mehr liebst? Einen Liebhaber nehmen. Und was mache ich dann, wenn mein Liebhaber mich nicht mehr liebt? Dann nimmst du einen anderen. Und wie lange soll das dauern? Bis deine Haare grau sind, dann sind meine weiß. Weißt du, was ein Kloster ist, Perdikan? Hast du jemals einen ganzen Tag auf der Bank in einem Frauenkloster gesessen? Ja, ich habe schon drauf gesessen. Ich habe eine Freundin. Sie ist erst 30 Jahre alt, eine Nonne. Als sie 15 Jahre alt war, hat sie 500.000 Franc Renten gehabt. Das schönste und edelste Geschöpf, das je auf Erden gewandelt ist. Sie war Gräfin und sie hatte einen der vornehmsten Männer Frankreichs zum Gatten. Nicht eine der wertvollsten menschlichen Eigenschaften fehlte ihr. Und wie bei einem edlen Bäumchen hatten alle ihre Blüten reiche Frucht getragen. Niemals werden Liebe und Glück ihre Blumenkrone auf ein schöneres Haupt setzen. Ihr Gatte hat sie hintergangen, sie hat einen anderen Mann geliebt und sie stirbt vor Verzweiflung. Schon möglich. Wir wohnen in derselben Zelle und ich habe ganze Nächte mit ihr von ihren Leiden gesprochen. Sie sind fast die meinen geworden, merkwürdig, nicht wahr? Wenn sie mir sagte, da war ich glücklich, so schlug mein Herz. Und wenn sie hinzufügte, da weinte ich, so kamen mir die Tränen. Aber stell dir noch etwas viel Merkwürdigeres vor, ich habe mir schließlich ein imaginäres Leben geschaffen. 4 Jahre hat das gedauert. Ich brauche dir nicht erst zu sagen, wie viel Selbsteinkehr dazu nötig war. Was ich dir erzählen wollte als merkwürdig ist, dass alle Erzählungen meiner Freundin, dass alle Gestalten meiner Träume dein Gesicht trugen. Mein Gesicht? Ja, und es ist ganz natürlich, du warst der einzige Mann, den ich kannte. Und wirklich, ich habe dich geliebt, Perdikan. Wie alt bist du, Camilla? 18. Erzähle weiter, ich höre zu. 200 Frauen sind in unserem Kloster. Eine kleine Anzahl dieser Frauen wird das Leben niemals kennenlernen und alle übrigen warten auf den Tod. Mehr als eine unter ihnen ist aus der Klosterschule gekommen, genau wie ich, voller Hoffnung und voller Freude. Und wenige Zeit später sind sie alt und hoffnungslos zurückgekehrt. Alle Tage stirbt eine in den Schlafsälen und alle Tage kommt eine neue und nimmt den Platz der Toten auf den Rosshaarmatratzen ein. Die Fremden, die uns besuchen, bewundern die Ruhe und Ordnung unseres Hauses. Aufmerksam betrachten sie das Weiß unserer Schleier, aber sie fragen, warum wir unsere Augen damit bedecken. Was hältst du von diesen Frauen, Perdikan? Habe ich Recht oder Unrecht? Ich weiß nicht. Einige unter ihnen raten mir, ich solle Jungfrau bleiben. Ich will gern deinen Rat hören. Glaubst du, dass diese Frauen besser daran getan hätten, einen Liebhaber zu nehmen und auch mir dazu zu raten? Ich weiß nicht. Du hattest mir versprochen zu antworten. Du hast recht, wenn du Nonne wirst. Eben noch sagtest du nein. Habe ich das gesagt? Schon wirklich? Du rätst mir also zu. Du glaubst also an nichts. Kopf hoch, Perdikan. Wer glaubt an nichts? Ich. Ich glaube nicht an das unsterbliche Leben. Geliebte Schwester, die Nonnen haben dir ihre Erfahrungen mitgeteilt, aber glaube mir, es sind nicht die deinen. Du wirst nicht sterben, ohne geliebt zu haben. Ich will lieben, aber ich will nicht leiden. Ich will in ewiger Liebe lieben und schwören, die nicht gebrochen werden. Kennst du das? Ein Kruzifix? Hier, der am Kreuz. Das ist mein Geliebter. Dieser Liebhaber schließt die anderen nicht aus. Für mich ja. Du bist hochmütig, hüte dich. Warum? Du bist 18 Jahre alt und du glaubst nicht an die Liebe. Meinst du? Du kniest vor mir auf Knien, die müde sind von den Teppichen deiner Geliebten, deren Namen du nicht einmal mehr weißt. Du hast Freuden und Verzweiflungstränen geweint, aber du wusstest, dass Quellwasser beständiger ist als deine Tränen. Dass es stets deine geschwollenen Lider würde kühlen können. Du bist und bleibst ein junger Mann und du lächelst, wenn man mit dir von unglücklichen Frauen spricht. Du glaubst nicht, dass man aus Liebe sterben könne, du, lebendiger, liebender. Was ist denn die Welt? Müsstest du die Frauen nicht eigentlich verachten, die dich so nehmen, wie du bist? Und die den letzten Liebhaber davonjagen, um dich in ihre Arme zu ziehen mit den Küssen des anderen noch auf ihren Lippen? Ich habe dich eben gefragt, ob du geliebt hast. Du hast mir geantwortet wie ein Reisender, den man danach fragt, ob er in Italien oder in Deutschland war. Ja, ich war da und der dann nach der Schweiz oder in irgendein anderes Land gehen will. Ist deine Liebe denn eine Münze, dass sie bis zum Tode von Hand zu Hand geht? Nein, nicht einmal eine Münze, denn das geringste Goldstück ist besser als du. Durch wie viele Hände es auch geht, es behält sein Antlitz. Wie schön du bist, Camilla, wenn deine Augen sich beleben. Ja, ich bin schön, das weiß ich. Die Komplimentemacher werden mich keines Besseren belehren. Die kalte Nonne, die meine Haare abschneiden wird, erbleicht vielleicht dabei. Aber sie werden nicht zu Ringen und Ketten werden, die man in den Boudoirs herumhängt. Nicht ein einziges wird fehlen, wenn das Eisen sie abschneiden wird. Nein, wirklich. Du bist zornig. Ich hatte Unrecht zu sprechen. Oh, Perdikan, ich habe mein ganzes Leben auf den Lippen. Spotte nicht. Alles ist so sterbenstraurig. Armes Kind. Ich will dir antworten. Du erzählst mir von einer Nonne, die unheilvollen Einfluss auf dich gehabt zu haben scheint. Du sagst, sie sei betrogen worden, habe selbst betrogen, sei nun verzweifelt. Bist du sicher, dass sie, wenn ihr Gatte oder ihr Liebhaber ihr durch das Sprechgitter die Hand reichte, diese Hand ausschlüge? Was sagst du? Ich habe nicht verstanden. Bist du sicher, dass sie Nein sagen würde, wenn ihr Gatte oder ihr Liebhaber zurückkäme und ihr neues Leid verhieße? Ich glaube schon. 200 Frauen sind in deinem Kloster. Und die meisten tragen tiefe Wunden in ihrem Herzen. Sie haben sie dich berühren lassen und deine jungfräulichen Gedanken mit Blutstropfen gefärbt. Sie haben gelebt, nicht wahr? Und mit Abscheu haben sie dir den Weg ihres Lebens gezeigt. Sie haben dir in ihren düsteren Prozessionen einen Platz eingeräumt und du schmiegst dich an diese fleischlosen Körper in religiöser Furcht. Wenn du einen Mann vorübergehen siehst, wenn der Mann, der vorübergeht, der wäre, der sie betrogen hat, um den sie weinen und leiden, den sie verfluchen, wenn sie zu Gott beten, bist du dann sicher, dass sie bei seinem Anblick die Ketten nicht zerbrechen, um zu ihrem vergangenen Leid zurückzukehren? Mein Kind, kennst du die Träume jener Frauen, die dir erzählen, dass sie nicht träumen? Sie sitzen neben dir und träufeln ihr welkes Alter in dein Ohr. Sie läuten auf den Ruinen deiner Jugend die Glocken ihrer Verzweiflung und dein frisches Blut spürt die Kälte ihrer Gräber. Weißt du, wer sie sind? Du machst mir Angst. Auch du wärst zornig. Leb wohl, Camilla. Kehre in dein Kloster zurück. Und wenn man dir jene fürchterlichen Geschichten erzählt, die dich vergiftet haben, so antworte, was ich dir sagen will. Alle Männer sind Lügner, sind flatterhaft, falsch, geschwätzig, scheinheilig, hochmütig oder feige, verächtlich und sinnlich. Alle Frauen sind treulos, hohl, eitel, neugierig und verderbt. Die Welt ist nur eine grundlose Kloake, in der die unförmigsten Robben herumklettern und sich in Schlammbergen wälzen. Aber eine heilige und erhabene Sache gibt es in der Welt. Das ist die Vereinigung zweier so schrecklicher und unvollkommener Wesen. Oft täuscht man sich in der Liebe, oft wird man verletzt und oft unglücklich, aber man liebt. Und wenn man am Grabesrand steht, so dreht man sich um und blickt zurück und sagt sich, ich habe oft gelitten, habe mich manches Mal getäuscht, aber ich habe geliebt, ich habe gelebt, ich und nicht ein Schatten, den mein Stolz und meine Langeweile schufen. Habt ihr es gehört? Wohl, gehört, war laut genug. Was sagte der Baron zu Meister Blasius? Hat nicht gehört, war laut genug. Abgesehen von ihrer Trunksucht, Meister Blasius. Oh weh. Sind Sie auch ein Lump? Betroffen. Meine Diener haben Sie in die Speisekammer schleichen sehen. Ertappt. Und nun, wo ich Sie überführt habe, meine Weinflaschen auf elendeste Weise zu stehlen. Erwischt. Jetzt glauben Sie, sich rechtfertigen zu können, indem Sie meine Nichte einer geheimen Korrespondance bezichtigen. Aber Herr Baron. Was sagte da der Meister Blasius? Wollen Sie gütigst bedenken. Kam gar nicht mehr zu Wort. Hinaus und kommen Sie mir nie wieder unter die Augen. Sie handeln unvernünftig und meine Würde verbietet es mir, Ihnen jemals zu verzeihen. Oh weh, es ist Mittagszeit. Ich finde den Weg in meine Pfarre nicht. Mittagszeit? Jetzt sind Sie alle bei Tische. Was essen Sie? Was essen Sie nicht? Ich sah die Schlossköche mit einem enormen Truthahn. Und der Küchenjunge trug die Trüffeln und einen Korb Rosinen. Oh, still. Der Erzieher in Persona. Oh, diese nie geahnte Ungnade. Nie mehr werde ich den Wein aus der Speisekammer trinken. Oh, still. Mich dünkt der Herr Pfarrer. Oh, verehrter Herr Kollege, was tun Sie hier? Was tun Sie hier? Ich? Ich gehe zum Essen. Sie nicht? Ich, nein, heute nicht. Ach, Meister Britannius, legt für mich ein gutes Wort ein. Der Baron hat mich davongejagt. Was sagen Sie mir da? Ach Gott, die Wahrheit. Ich bin in völliger Ungnade, weil ich eine Bouteille gestohlen habe. Eine Bouteille? Gestohlen? Ich flehe Sie an, plädieren Sie für meine Sache. Würdiger, gnädiger, lieber Herr Britannius, ich bin ganz zu Ihren Diensten. Oh nein, das ist ganz unmöglich, mein Herr. Das ist ganz allein Ihre Sache. Wenn sich der Baron über Sie beklagt, ich trete doch nicht für einen Säufer ein. Oh Glück, rasch fliegen wir zum Rost. Und du, mein Bäuchlein, ründe dich. Elende Sammet. Du sollst mir für alles büßen. Gott ist mein Zeuge, dass ich dich im Klee sah. Oder zu sehen glaubte. Wenn ich auch ziemlich betrunken. Ah, gut. Da kommt sie ja. Und hält in der Hand. Halt, Sammet. Geben Sie mir diesen Brief. Was soll das? Das ist ein Brief des gnädigen Fräuleins. Eben. Geben Sie her, oder Sie sind des Todes. Ich? Des Todes? Jesus Maria, heilige Jungfrau und alle Märtyrer. Was geht hier vor? Was machen Sie da, Blasius? Geben Sie mir den Brief zurück. Er hat ihn mir weggenommen, Herr Baron, Gerechtigkeit. Sie ist eine Kupplerin, Herr Baron. Dieser Brief ist ein Billetdou. Herr Baron, es ist ein Brief von Camilla, ihrer Braut. Jawohl, ein Liebesbrief an einen Gänsejungen. Geben Sie mir diesen Brief. Als Bräutigam nehme ich mir das Recht, den Brief zu lesen. An Schwester Luise im Kloster? Ziehen Sie sich zurück, Frau Sammet. Sie sind eine würdige Frau und Meister Blasius ist ein Narr. Gehen Sie zum Essen. Ich werde den Brief zur Post bringen. Heilige Universität von Paris! Trunkenball! Kupplerin! Oh, ich will nicht ehrlich sein. Wie denn auch? Dass es nicht recht ist, einen Brief zu öffnen, weiß ich nur zu gut. Ich habe Herzklopfen. Ich weiß nicht, wie mir wird. Bin ich denn verliebt, dass diese drei geschriebenen Worte auf dieser Adresse meine Hand zittern machen? Ich reise heute, meine Liebe, und alles ist so gekommen, wie ich es vorausgesehen habe. Es ist fürchterlich, der arme junge Mann hat einen Dolch im Herzen. Er wird es nicht verwinden, mich verloren zu haben. Und doch habe ich alles Menschenmögliche versucht, um ihm Abscheu zu erregen. Der Herr wird es mir verzeihen, dass ich ihn durch meine Weigerung der Verzweiflung in die Arme treibe. Ach, meine Liebe, was konnte ich ausrichten? Bete für mich, morgen werden wir uns wiedersehen, für immer. Von ganzer Seele, deine Camilla. Ist es möglich? Camilla schreibt das, so spricht sie von mir. Ich in Verzweiflung über ihre Weigerung. Lieber Gott, wenn das wahr wäre, so würde man es schon sehen. Was kann ihr daran liegen, einen solchen Roman zu erfinden? Oh, ihr Frauen. Die arme Camilla ist vielleicht sehr fromm, aber sie hat es für gut gefunden, mich zur Verzweiflung zu bringen. Das war zwischen den guten Freundinnen vor der Abreise aus dem Kloster so vereinbart worden. Camilla sollte ihren Vetter wiedersehen, der sie heiraten sollte. Sie sollte sich weigern und der Vetter wäre verzweifelt. Wie interessant. Ein junges Mädchen opfert dem lieben Gott das Glück ihres Vetters. Nein, nein, Camilla. Ich liebe dich nicht. Ich bin nicht verzweifelt. Ich habe keinen Dolch im Herzen. Und das will ich dir beweisen. Noch bevor du abreist, sollst du wissen, dass ich eine andere liebe. Hallo, guter Freund. Junger Herr. Geh ins Schloss, sag in der Küche, man möchte Fräulein Camilla. Fräulein Camilla. Durch einen Diener diese Zeilen schicken. Jawohl, Herr Baron. Für Fräulein Camilla mache ich den Diener selbst. Und nun zur anderen. Ich verzweifelt. Holla, Rosetta! Etta! Rosetta. Tretet ein, Herr Baron, meine Mutter ist heim. Setz dein hübsches Häubchen auf, Rosetta, und komm mit mir. Wohin denn? Zur kleinen Quelle unter den Kastanien. Bitte deine Mutter um Erlaubnis, aber beeile dich. Gewiss, Herr Baron, Mama! Vor Camilla selbst will ich Rosetta den Hof machen. Ich verzweifelt. Bitte sag mir Adieu, bevor du abreisen musst. An der kleinen Quelle unter den Kastanien, wohin du mich gestern hast kommen lassen, Perdikan. Soll ich ihm dies zweite Stelldichein gewähren? Da ist die Quelle gerade und ich habe es ganz leicht. Was soll das? Da kommt er mit Rosetta, meiner Milchschwester. Bittet er mich zum Stelldichein, um mit einer anderen zu plaudern. Oh, süßes Mädchen. Jetzt lässt er sie noch neben sich sitzen, das ist doch... Ich liebe dich, Rosetta. Du allein hast nichts von unseren gemeinsamen schönen Tagen vergessen. Du allein erinnerst dich an das Leben, das nicht mehr ist. So nimm auch Anteil an meinem neuen Leben. Schenk mir dein Herz, liebes Kind. Himmel, was... Hier hast du das Pfand unserer Liebe. Nein. Sie geben mir Ihre goldene Kette? Sieh diesen Ring. Komm, steh auf, wir wollen an die Quelle treten. Siehst du uns beide im klaren Wasser? Siehst du deine schönen Augen neben meinen, deine Hand in der meinen? Ja. Pass jetzt auf. Oh, der schöne Ring. Wer hat einen Ring ins Wasser geworfen? Sieh, wie alles verlöscht. Unser Bild ist verschwunden, aber Geduld, wir kommen wieder. Schon kann ich wieder deine lieben Arme unterscheiden, noch eine Minute. Und auf deinem schönen Antlitz ist kein Fältchen mehr. Siehst du, es war ein Ring, den Camilla mir geschenkt hatte. Er hat meinen Ring ins Wasser geworfen. Weißt du, was Liebe ist, Rosette? Der Wind schweigt, der Morgenregen rollt in Perlen über die Blätter, die die Sonne mit neuem Leben erfüllt. Beim Licht des Himmels, bei der Sonne da droben, ich liebe dich. Du willst nicht Nonne werden, du bist jung und schön und liegst in den Armen eines jungen Mannes. Oh, Rosette, Rosette, weißt du, was Liebe ist? Ach, Herr Doktor, ich will sie lieben, so gut ich es vermag. Ja, so gut du es vermagst, und du wirst mich mehr lieben, obwohl ich Doktor bin und du Bäuerin bist, mehr lieben als jene bleichen Statuen, die den Kopf anstelle des Herzens haben und aus dem Kloster kommen, um die Grabluft ihrer Zelle ins Leben zu tragen. Du weißt nichts, du kannst nicht lesen, aber du weißt, dass diese Wälder zu dir sprechen, die Wiesen, die laue Luft am Fluss, die schönen Felder voller Ähren, die ganze Natur voll von Jugend. Wie sie mit mir sprechen, Herr Baron. Komm, steh auf, du wirst meine Frau werden. Und gemeinsam wollen wir Wurzel fassen, im Saft der Almen. Psst, psst. Habt ihr's gehört? Es gehen seltsame Dinge vor im Schloss. Rasch, rasch, Mann, sattle mein Muli. Frau Sammel, Frau Sammel. Verschwebt ihr wie ein leichter Traum, o verehrungswürdige Dame? Eilt ihr abermals das arme Vieh zu besteigen? Das arme Vieh, Frau Sammel. Das euch zu tragen so traurig ist? Das arme Vieh, Frau Sammel, Frau Sammel. Sei Dank, ihr Bande, hier will ich nicht begraben werden. So sterbt in der Ferne, Sammel. Wir beten für eure respektierliche Auferstehung. Da kommt meine Herrin. Aus dem Wege, Strolche. Liebste Camilla, alles ist für die Abreise bereit. Der Baron hat das Vermögen herausgegeben. Mein Esel ist gezäumt. Gehen Sie zum Teufel, Sie und Ihr Esel. Ich reise nicht. Frau Sammel, Frau Sammel. Was bedeutet das? Frau Sammel ist schreckensbleich. Ihre falschen Haare sind versucht, sich zu sträuben. Der Busen wogt auf und ab. Und die Finger sind aufgeregte Krallen. Jesus, Camilla hat geflohen. Frau Sammel, das arme Vieh, Frau Sammel, das arme Vieh, Frau Sammel. Herr Baron, ich muss allein mit Ihnen sprechen. Ihr Sohn macht einem Bauernmädchen den Hof. Das ist lächerlich, mein Freund. Er versprach ihr sogar, sie zu heiraten. Das ist ungeheuerlich. Er hat ihr ein beträchtliches Geschenk gemacht. Himmel, beträchtlich, Britannius, inwiefern beträchtlich? Wegen des Gewichts und wegen der Folgen. Es ist die goldene Kette, die er an seinem Hute trug. Gehen wir in mein Arbeitszimmer. Ich weiß nicht mehr, woran ich bin. Er hat meinen Brief genommen, Sammet? Ja, mein Kind, er wollte ihn zur Post bringen. Gehen Sie in den Salon, Frau Sammet, und sagen Sie Perikan bitte, dass ich ihn hier erwarte. Ach, und mein Muli war schon gesattelt. Er hat meinen Brief an Schwester Luise gelesen, das ist gewiss. Die Szene im Wäldchen und seine Liebe zu Rosetta war seine Rache. Er wollte mir beweisen, dass eine andere als mich liebt und trotz seines Ärgers den Gleichgültigen spielen. Bist du da, Rosetta? Ja, darf ich eintreten? Höre, mein Kind, mach den Vorhang wieder glatt. Höre, der Herr Perdikan macht dir den Hof, nicht wahr? Ach ja. Was hältst du von dem, was er heute Morgen gesagt hat? Heute Morgen? Wo denn? Oh, spiel nicht die Scheinheilige. Heute Morgen an der Quelle unter den Kastanien. Haben Sie mich denn gesehen? Wetten wir, dass er dir die Ehe versprochen hat. Woher wissen Sie das? Glaubst du an seine Versprechungen, Rosetta? Warum sollte ich nicht daran glauben? Perdikan wird dich nicht heiraten, mein Kind. Ach, ich weiß nicht. Oh, du liebst ihn, armes Mädchen. Er will dich nicht heiraten und das will ich dir beweisen. Geh wieder hinter den Vorhang, du brauchst nur gut zuzuhören und zu kommen, wenn ich dich rufe. Ach, Baroness, ach ja. Ich will mich rächen. Aber ist es denn menschlich? Das arme Mädchen liebt ihn. Guten Tag, Vetter. Setz dich bitte. Es tut mir leid, dass Stell dich an der Quelle, um das du mich gebeten hast, nicht eingehalten zu haben. Du wolltest mir etwas sagen. Du hast mich doch rufen lassen. Ich glaubte ja, du wolltest abreisen. Aber dein Pferd steht noch im Stall und du hast auch kein Reisekleid an. Ich liebe die Diskussion und ich weiß nicht genau, ob ich mit dir nicht weiter streiten möchte. Wozu miteinander streiten, wenn Versöhnung unmöglich ist? Das Vergnügen des Streites besteht in der Versöhnung. Bist du sicher, dass ich die nicht will? Spotte nicht. Ich fühle mich nicht imstande, dir zu antworten. Ich wünschte, man machte mir den Hof. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ein neues Kleid anhabe, aber ich hätte Lust, mich zu amüsieren. Du hast mir vorgeschlagen, gestern ins Dorf zu gehen. Komm, gehen wir. Ich möchte gern irgendwo im Grünen essen oder im Wald spazieren gehen. Werden wir heute Nacht Mondschein haben? Eigenartig, du hast den Ring nicht mehr am Finger, den Ring, den ich dir einst schenkte. Ich habe ihn verloren. Ja, deshalb habe ich ihn auch gefunden. Da, Perdikan? Ist es möglich? Wo hast du ihn denn gefunden? Ja, du siehst ja, dass meine Hände nass sind, nicht wahr? Ja, ja. Ich habe mir mein ganzes Klosterkleid damit verdorben, dieses kleine Kinderzeug aus dem Wasser zu holen. Na, steck ihn doch an deinen Finger. Camilla, du hast diesen Ring aus dem Wasser geholt, du hättest hineinstürzen können. Steck du ihn mir an meinen Finger. Ach, Camilla, warum gibst du mir dieses traurige Pfand eines Glücks, das nicht mehr besteht, zurück? Sprich, kokettes, unvernünftiges Mädchen. Warum reisest du ab? Warum bleibst du hier? Warum wandelst du dich in Erscheinung und Farbe von einer Stunde zur anderen, wie der Stein dieses Rings bei jedem Sonnenstrahl? Kennst du das Herz der Frauen, Perdikan? Bist du ihrer Unbeständigkeit so sicher? Und weißt du, ob sie wirklich ihre Gedanken ändern, wenn sie bisweilen ihre Sprache ändern? Bist du sicher, dass alles in einer Frau lügt, wenn ihre Zunge lügt? Ich verstehe nichts davon und ich lüge niemals. Ich liebe dich, Camilla. Mehr weiß ich nicht. Du sagst, du liebst mich und du lügst niemals? Niemals. Hier aber ist jemand, der behauptet, dass es zuweilen vorkommt. Oh, sie ist ohnmächtig geworden, die kleine Schwester. Rosetta! Was willst du ihr sagen, Perdikan, wenn sie von dir Rechenschaft für deine Worte verlangen wird? Wenn du niemals lügst, wie kommt es dann, dass sie ohnmächtig geworden ist? Als sie hörte, dass du mich liebst. Ich lasse dich allein mit ihr. Geh, hilf ihr. Einen Augenblick, Camilla. Hör mich an. Was willst du mir sagen? Mit Rosetta musst du sprechen. Nein, ich liebe dich nicht. Ich habe nicht aus Ärger das arme Ding da aus ihrem Häuschen geholt, um ein Spielzeug aus ihr zu machen. Ich habe ihr nicht meine Kette um den Hals gelegt. Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich sie heiraten werde. Hör mich an. Hör mich an. Hast du nicht eben noch gelächelt, als ich dir sagte, ich hätte nicht zur Quelle kommen können? Gut, ich war da und habe alles gehört. Aber Gott ist mein Zeuge. Ich möchte nicht so gesprochen haben wie du. Was willst du jetzt mit dem armen Mädchen machen, wenn sie mit deinen brennenden Küssen auf den Lippen zu dir kommt und dir die Wunde zeigt, die du ihr geschlagen hast? Nicht wahr? Du wolltest dich an mir rächen und mich für meinen Brief an das Kloster strafen. Hat dich dieser Brief in deinem Stolz verletzt? So höre von mir, du liebst mich, hörst du? Aber du wirst dieses Mädchen heiraten oder du bist ein Feind. Ja, ich will sie heiraten. Und du tust gut daran. Sehr gut und viel besser, als wenn ich dich heiratete. Was hast du denn, Camilla? Was erregt dich so? Das Kind ist ohnmächtig geworden. Wir werden sie schon wieder zu sich bringen. Eine Flasche Essig genügt. Du hast mir beweisen wollen, dass ich einmal in meinem Leben gelogen habe. Das ist schon möglich. Aber ich finde es kühn von dir, entscheiden zu wollen, wann. Komm, steh mir bei, wir wollen Rosetta helfen. Wenn das geschieht, wäre ich verrückt. Werfen Sie Ihre ganze Autorität ins Gewicht. Ich werde verrückt und ich verweigere meine Einwilligung, das steht fest. Lassen Sie ihn rufen und erklären Sie ihm klipp und klar, dass diese Heirat Ihnen nicht passt. Glauben Sie mir, es ist eine Narrheit und er wird keinen Widerstand leisten. Ich werde in diesem Winter schwarz angezogen sein, das ist ganz bestimmt. Sprechen Sie mit ihm in des Himmels Namen, es ist ein Narrenstück, was er sich leistet. Vielleicht ist es schon zu spät. Hat er davon gesprochen, so tut es. Auch sprechen Sie mit ihm, dort kommt er. Ich werde mich einschließen, um mich meinem Schmerz zu überlassen. Sagen Sie ihm, wenn er nach mir fragt, dass ich mich eingeschlossen habe, um mich meinem Schmerz zu überlassen. Werde ich denn keinen mutigen Mann hier finden? Wenn man einen mutigen Mann sucht, merkt man erst, wie einsam man ist. Nun, Vetter, wann ist die Hochzeit? So bald wie möglich. Ich habe schon mit dem Notar gesprochen, mit dem Pfarrer und mit allen Bauern. Was wird dein Vater dazu sagen? Lass ihn sagen, was er will. Ich will dieses Mädchen heiraten. Auf diesen Gedanken hast du mich gebracht und ich bleibe dabei. Soll ich dir die abgeklapperten Gemeinplätze über ihre Geburt und meine wiederholen? Sie ist jung und hübsch und sie liebt mich. Das genügt dreifach zu meinem Glück. sodass es mir ganz gleich ist, ob sie Latein kann oder nicht. Es ist bedauerlich, dass man so viel Geld ausgegeben hat, um es dir beizubringen. 3000 verlorene Taler. Ja, man hätte sie besser den Armen gegeben. Das hast du ja jetzt übernommen, wenigstens für die geistig Armen. Dafür werden sie mir das himmlische Königreich geben, denn es ist ihre. Wie lange soll der Scherz dauern? Was für ein Scherz? Deine Heirat mit Rosetta. Kurze Zeit nur. Der liebe Gott hat aus dem Menschen kein Dauerwerk gemacht. Höchstens 30 oder 40 Jahre. Ich freue mich schon darauf, auf deine Hochzeit zu tanzen. Hör zu, Camilla, das ist ein spöttischer Ton, der mir nicht angebracht zu sein scheint. Er gefällt mir zu sehr, als dass ich ihn aufgeben möchte. Dann verlasse ich dich jetzt. Ich habe reichlich genug. Gehst du zu deiner Gattin? Geradenwegs. So reich mir deinen Arm, bitte. Ich gehe mit. Rosetta. Da bist du ja, mein Kind. Komm, ich will dich zu meinem Vater führen. Herr Baron, ich bitte Sie um eine Gnade. Aber Rosetta, warum kniest du denn? Alle Leute im Dorf, mit denen ich heute Morgen sprach... So steh doch auf. ...haben mir erzählt, dass sie ihre Cousine lieben und dass sie mir nur den Hof gemacht haben, um sich zu zerstreuen. Bitte steh auf. Man spottet über mich, wenn ich vorübergehe. Bitte, Rosetta. Und niemals werde ich einen Mann finden können, wenn mich alle Welt ausgelacht hat. Gestatten Sie mir... Ihnen die Halskette zurückzugeben, die Sie mir geschenkt haben, und in Ruhe bei meiner Mutter zu leben. Du bist ein gutes Mädchen, Rosetta. Behalte die Kette, ich schenke sie dir. Und mein Vetter wird statt ihrer meine nehmen. Und was einen Mann anbelangt, sei nur nicht traurig. Ich will dir schon einen besorgen. Das soll nicht schwer halten, wirklich nicht. Also komm, Rosetta, ich will dich zu meinem Vater führen. Wozu? Das ist überflüssig. Ja, du hast recht. Mein Vater wird uns übel empfangen. Man muss den ersten Augenblick der Überraschung vorübergehen lassen. Komm mit, Rosetta, wir gehen ins Dorf. Ich finde es zum Lachen, wenn man sagt, ich liebte dich nicht, wenn ich dich heirate. Beim Himmel, wir werden das Geschwätz zum Schweigen bringen. Komm, Rosetta. Was ist denn mit mir los? Er geht ganz ruhig mit ihr fort und mir schwindelt. Wird er sie doch heiraten? Hallo? Hallo, Frau Sammet? Frau Sammet, ist denn niemand da? Was bedeutet denn das alles? Ich kann nicht mehr, meine Füße versagen. Hast du mich verlassen, mein Gott? Du weißt... Als ich kam, hatte ich geschworen, dir treu zu bleiben. Als ich mich weigerte, einem anderen anzugehören als dir, glaubte ich, dass ich vor dir und vor meinem Gewissen aufrichtig war. Warum willst du jetzt nichts mehr von mir wissen? Oh, ich Unglückliche, ich kann nicht mehr beten. Perdikan. Stolz, was hast du mit mir und diesem Mädchen angestellt? Sie hätte mich lieben können und wir waren füreinander geboren. Perdikan! Was hast du auf unseren Lippen angerichtet, Stolz, als unsere Hände sich miteinander verbinden? Perdikan! Wir Unsinnigen, wir lieben uns. Welchen Traum haben wir geträumt, Camilla? Wie viele leere Worte, wie viele elende Narrheiten sind zwischen uns vorübergeweht, wie ein unheilvoller Wind. Ach, das Leben ist ein qualvoller Traum. Warum noch unsere eigenen Träume hineinmischen? Der grüne Pfad, der uns zueinander führen sollte, war so sanft geneigt. Blühende Büsche standen am Wegesrand und verloren sich in einem unendlich ruhigen Horizont. Und da musste Eitelkeit, Geschwätz und Zorn kommen und ungeheure Steinblöcke auf diesen himmlischen Weg schleudern. Wir mussten Schlechtes begehen, denn wir sind nur Menschen. Wir Unsinnigen, wir lieben einander. Camilla! Ja, wir lieben einander, Perdikan. Lass es mich an deinem Herzen spüren. Denn Gott, der uns sieht, wird es uns nicht verübeln. Er will, dass ich dich liebe. 18 Jahre weiß er schon. Geliebtes Geschöpf, du gehörst mir. Ihr? Perdikan. Perdikan. Die Stimme meiner Milchschwester. Rosetta? Sie muss mir gefolgt sein, ohne dass ich es merkte. Da, hinter dem Vorhang, ertönte der Schrei. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich habe das Gefühl, als seien meine Hände voll Blut. Das arme Kind hat uns zweifellos belauscht. Sie wird wieder in Ohnmacht gefallen sein. Komm, wir wollen ihr helfen. Oh, wie grausam das alles ist. Nein, ich gehe nicht hin. Ich fühle eine Todeskälte, die mich lähmt. Geh du, Camilla, und versuche, sie herzubringen. Ja. Ich flehe dich an, mein Gott. Mach keinen Mörder aus mir. Du siehst, was vorgeht. Wir sind zwei unvernünftige Kinder und haben mit Tod und Leben gespielt. Aber unser Herz ist rein. Lass Rosetta am Leben, lieber Gott. Ich werde einen Mann für sie finden. Ich werde meine Schuld sühnen. Sie ist jung und wird glücklich werden. Tu das nicht, Gott. Nun, Camilla, was ist? Sie ist tot. Leb wohl, Perdikan. Das Hörspiel brachte »Man spielt nicht mit der Liebe«, eine Komödie von Alfred de Musset. Die Rollen und ihre Sprecher waren der Baron Werner Kraus, Perdikan, sein Sohn, Oskar Werner, Meister Blasius, Ernst Ladek, Meister Bridanius, Robert Mayen, Camilla, des Barons Nichte, Gertrud Kückelmann, Frau Sammet, Anita May, Rosetta, Gustl Halenke. Die Gitarristen waren Dieter Eppler, Karl Renard, Stefan Wigger, Alf Reigl, Rudolf Siege und Klaus Ponto. Die Musik komponierte Peter Zwetkow. Musikalische Leitung Hilmar Schatz. Toningenieur Friedrich W. Schulz. Regie Gerd Westphal.